Er wisse zu schweigen und eine bescheidene Zurückhaltung. Sein Gesicht sei ein versiegelter Brief. Ohne den Geheimniskrämer zu machen. So meine ich's. Er besitze einen Geist des Friedens und suche jeder gefährlichen Misshelligkeit möglichst vorzubeugen. Ganz recht. Er habe eine genaue Kenntnis von der Volksmenge der verschiedenen Länder. Von ihrer Lage, ihren Erzeugnissen, ihrer Ein- und Ausfuhr, ihrer Handelsbilanz. Ganz recht. Ihren Verfassungen, ihren Bündnissen, ihren Hilfsquellen, ihrer bewaffneten Macht. Zum Beispiel. Angenommen also, es wäre Schweden oder Russland, wohin man sie verschickte. So würden sie wohl von diesen Städten vorläufig die nötige Kunde haben. Ich muss gestehen, dass ich habe mich mehr mit Italien beschäftigt. Den Norden kenne ich weniger. So. Aber ich bin jetzt eben daran, ihn zu studieren. Von Italien also? Das Land der Cäsaren fesselte billig meine Aufmerksamkeit zuerst. Hier war die Wiege der Künste, das Vaterland der Helden, der Schauplatz der erhabensten Tugend. Welche rührenden Erinnerungen für ein Herz, das empfindet. Wohl aber auf unser Thema zurückzukommen. Wie Sie befehlen. Ach. Die schönen Künste haben so viel Anziehendes. Es lässt sich so vieles dabei denken. Venedig ist's, was mir zunächst einfällt. Venedig. Recht. Gerade über Venedig habe ich einen Aufsatz angefangen, worin ich mich über alles ausführlich verbreite. Ich eile, ihn herzuholen. Nicht doch, nicht doch. Eine kleine Geduld. Was ist? Es ist jemand draußen, der in einer dringenden Angelegenheit ein geheimes Gehör verlangt. Ich will nicht stören. Nein, bleiben Sie, Selicur. Dieser jemand wird sich ja einen Augenblick gedulden. Aber wenn es dringend... Das Dringendste ist mir unsere Unterhaltung. Es seien ein paar Minuten geschehen, sagt der Herr. Und er habe große Eile. Ich werde im Nebenraum warten, wenn es genehm ist. Kommen Sie ja gleich wieder. Ich bitte Sie, wenn der Besuch fort ist. Ich bin wohl... Ich vermute, es ist des Herrn Ministers Exzellenz, vor dem ich... Ich bin der Minister. Treten Sie immer näher. Ich bitte sehr um Vergebung. Ich komme, es ist, ich sollte... Ich bin wirklich in einiger Verwirrung. Der große Respekt. Also lassen Sie den Respekt und kommen Sie zur Sache. Was führt Sie her? Meine Pflicht. Mein Gewissen. Meine Liebe für mein Land. Ich komme, Ihnen einen bedeutenden Wink zu geben. Reden Sie. Sie haben Ihr Vertrauen einem Manne geschenkt, der weder Fähigkeiten noch Gewissen hat. Und wer ist dieser Mann? Selicur heißt er. Was? Selicur? Gerade heraus. Dieser Selicur ist ebenso unwissend, als er niederträchtig ist. Erlauben Sie, dass ich Ihnen eine kleine Schilderung von ihm mache? Eine kleine Geduld. Zu Diensten? Ruft Herrn Selicur. Mitnichten, Ihre Exzellenz. Er ist uns bei diesem Gespräch keineswegs nötig. Nicht für Sie, das glaube ich. Aber das ist nun einmal meine Weise. Ich nehme keine Anklage wider Leute an, die sich nicht verteidigen können. Wenn er Ihnen gegenübersteht, mögen Sie Ihre Schilderung anfangen. Es ist aber doch misslich, jemand ins Angesicht... Wenn man keine Beweise hat, allerdings. Ist das Ihr Fall? Er mag kommen. Sie sollen sehen, dass ich mich ganz und gar nicht vor ihm fürchte. Herr Selicur, kennen Sie diesen Herrn? Nun ja... Stern La Roche. Ich habe Sie rufen lassen, sich gegen ihn zu verteidigen. Da kommt Sie anzuklagen. Nun reden Sie. Ich muss Ihnen also sagen, dass wir Schulkameraden zusammen waren. Dass er mir vielleicht einige Dankbarkeit schuldig ist. Wir fingen beide unseren Weg zugleich an. Es sind jetzt 15 Jahre und traten beide in dem nämlichen Büro als Schreiber ein. Herr Selicur aber machte einen glänzenden Weg. Ich sitze noch da, wo ich begann. Er hat sich in eine prächtige Stellung eingeschlichen und ich bin überzeugt, dass er mir nicht gewachsen ist. Ein Schmeichler ist er, ein Lügner, ein Großprahler, ein übermütiger Gesell. Niederträchtig, wenn er etwas sucht und hochmütig, unverschämt gegen alle, die das Unglück haben, ihn zu brauchen. Auf sich allein zieht er die Augen seines Chefs und Leute von Fähigkeiten, von Genie, Männer wie Herrn Firmin lässt er nicht aufkommen. Firmin? Wie ist Herr Firmin in unserem Büro? Jawohl, ein vortrefflicher Kopf, das können Sie mir glauben. Ich weiß von ihm, ein ganz vorzüglicher Geschäftsmann. Und Vater einer Familie. Sein Sohn machte in Colmar die Bekanntschaft ihrer Tochter. Karl Firmin, ja, ganz richtig. Ein talentvoller junger Mann. Na, fahren Sie fort. Nun, das wäre es. Ich habe genug gesagt, denke ich.